Start, in der Stadt, wenn ich start, Koblenz heißt. Es gibt keine Stadt, in der Stadt, wenn ich start, Koblenz heißt. Manche Leute trinken Fanta, manche Leute trinken Sprite. Es gibt keine Stadt, in der Stadt, wenn ich start, Koblenz heißt. Es gibt keine Stadt, in der Stadt, wenn ich start, Koblenz heißt. Sein Name zeigt ins Leere, wir sprechen hier von einem Geist. So ein Theater, so ein Betrug. Von wegen Städte, Reise in Personenzug. Man karrt den gutgläubigen Menschen hier an und nutzt so aus, dass er sich nicht mehr wehren kann. Die Gebäude sind verlassen, alle Plätze sind verwaist. Es gibt keine Stadt in der Stadt, wenn die Stadt Koblenz heißt. Es gibt keine Stadt in der Stadt, wenn die Stadt Koblenz heißt. Du sagst, es fehlen aber Häuser, ich wüsste nicht, was das beweist. Scheiß auf die Idylle, ich halt das nicht mehr aus. Hier stehen nur Bäume und ein Fachwerkhaus. Und da ein Zeichen wie von Urbanität, dass hier in Kürze so ein Starbucks-Ding entsteht. Manche Städte sind aus Gold mit einem hohen Glas und Zeiss. Es gibt keine Stadt in der Stadt, wenn die Stadt Koblenz heißt. Es gibt keine Stadt in der Stadt, wenn die Stadt Koblenz heißt. Man ist unbekannt verzogen oder einfach nur verreist. Schon mal in Stuttgart, da wird neuerdings ein Bahnhof gebaut. Ja, ich war schon mal in Stuttgart und es hat mir nicht den Atem geraubt. Es gibt keine Stadt in der Stadt, wenn die Stadt Koblenz